Life-Coaching ist eine Form der Beratung, bei der die einen Geld damit verdienen, dass sie den anderen einreden, dass diese die Verantwortung für ihr Wohlbefinden selbst tragen. Dass es nichts gäbe, was sie an etwas hindern könne, solange sie nur an sich glaubten. Die gleiche Ideologie hat sich auch in die Behandlung von Langzeitarbeitslosen eingeschlichen. Man erzählt ihnen, dass sie alles schaffen können, wenn sie sich wirklich Mühe geben. Wer es dann trotzdem nicht schafft, der hat sich eben nicht genug angestrengt. Oder dessen Eltern haben sich nicht genug angestrengt. Erbauliche Geschichten vom Scheitern sind zum Fetisch derjenigen geworden, die ihr eigenes komfortables Leben als persönlichen Sieg wahrnehmen, als Ergebnis individueller Anstrengung. Scheitern, das hört man ja in den letzten Jahren häufig, ist keine Schande mehr. Oder es sollte keine Schande mehr sein, wie zum Beispiel eine Journalistin in der Berliner Morgenpost schreibt. In kaum einem Land sind Misserfolge so verpönt wie in Deutschland. Dabei ist Scheitern das Normalste der Welt und manchmal hilfreich. Danach geht es im Artikel um eine britische Unternehmerin, die insolvent war. Sie ist also gescheitert, sie hat gelitten, sie hat die Schande des Misserfolgs gespürt. Die Geschichte dieser Unternehmerin hätte es aber niemals in eine deutsche Tageszeitung geschafft, wäre die Frau nicht wieder aufgestanden. Denn in Wirklichkeit finden wir nicht das Scheitern sexy und bewundernswert, sondern das Wiederaufstehen. Wenn bei Höhle der Löwen auf Vox ein 25-Jähriger von seinen 3 gescheiterten Startups erzählt, dann darf er das nur erzählen, weil er gerade dabei ist, in einer Fernsehshow Geld für das nächste große Ding zu gewinnen. Der neue Hype ums Scheitern hat deshalb nichts mit Respekt vor den Verlierern zu tun. Scheitern ist menschlich, klar, aber schick ist Scheitern erst dann, wenn es längst überwunden ist.